Erster Adam, Seth und Enos. Zweiter Kenan, Mahalal und Jared. Dritter Henoch, Methusalah und Lamech. Vierter Noah, Sem, Hem und Japhet. Fünfter die Söhne von Japhet waren Gomer, Magog und Madai. Auch Javan, Tubal, Mesech und Tiras gehörten dazu. Sechster die Söhne von Gomer waren Askenas, Riphat und Togarma. Siebter die Söhne von Javan waren Elisa und Tarsis. Auch die Ketiter und Rodaniter gehörten dazu. Achter die Söhne von Hem waren Kusch, Mitzraim, Put und Kanaan. Neunter die Söhne von Kusch waren Seba, Havila, Sabta, Rema und Sabtecha. Die Söhne von Rema waren Saba und Dedan. Zehnter Kusch war der Vater von Nimrod. Nimrod war ein starker Mann auf der Erde. Elfter Mitzraim war der Vater von den Luditern und Anamitern. Auch die Lehabiter und Naphtuhiter gehörten dazu. Zwölfter dazu gehörten die Patrositer und Kasluhiter. Von ihnen kommen die Philister. Auch die Kaftoriter gehören dazu. Dreizehnter Kanaan war der Vater von Sidon. Sidon war sein erster Sohn. Auch Het war sein Sohn. Vierzehnter dazu gehörten die Jebusiter, Amoriter und Girgasiter. Fünfzehnter auch die Heviter, Akiter und Siniter gehörten dazu. Sechzehnter und die Avaditer, Zimariter und Hamathiter. Siebzehnter die Söhne von Sem waren Elam, Assur, Arpachst, Lut und Aram. Auch Hul, Geter und Mas gehörten dazu. Achtzehnter Arpachst war der Vater von Sela. Sela war der Vater von Eber. Neunzehnter Eber hatte zwei Söhne. Der eine hieß Peleg. In seiner Zeit teilten sich die Menschen auf der Erde. Sein Bruder hieß Joktan. Zwanzigster Joktan war der Vater von Almodad, Salef, Hazarmavet und Jara. Einundzwanzigster auch Hadoram, Usal und Dikla waren seine Söhne. Zweiundzwanzigster dazu gehörten Ebal, Abimael und Saba. 23. auch Ophir, Havila und Jobab. Das sind alle Söhne von Joktan. 24. Sem, Arpachshet und Sela. 25. Eber, Peleg und Roy. 26. Seruk, Nahor und Tara. 27. Abram. Das ist Abraham. 28. Die Söhne von Abraham waren Isaac und Ismael. 29. Das ist ihre Familie. Der erste Sohn von Ismael war Nebajot. Dann kamen Kedar, Adbel und Mibsam. 30. Misma, Duma, Massa, Hadad und Tema. 31. Jetur, Naphis und Ketma. Das sind die Söhne von Ismael. 32. Ketura war eine Frau von Abraham. Ihre Söhne waren Simran, Joksan, Medan, Midian, Chisbak und Sua. Die Söhne von Joksan waren Saba und Dedan. 33. Die Söhne von Midian waren Epher, Gepher, Hanoch, Abida und Elda. Alle diese kommen von Ketura. 34. Abraham war der Vater von Isaac. Die Söhne von Isaac waren Esau und Israel. 35. Die Söhne von Esau waren Eliphas, Regel, Jehus, Jaalam und Kora. 36. Die Söhne von Eliphas waren Teman, Omar, Zephi, Getem, Kenas, Timna und Amalek. 37. Die Söhne von Regel waren Nahat, Sera, Samma und Missa. 38. Die Söhne von Saya waren Notan, Sobal, Zibion, Anna, Dyson, Ezer und Disan. 39. Die Söhne von Notan waren Hori und Homam. Die Schwester von Notan war Timna. 40. Die Söhne von Sobal waren Aljan, Manahat, Ebal, Sefi und Onam. Die Söhne von Zibion waren Aya und Anna. 41. Der Sohn von Anna war Dyson. Die Söhne von Dyson waren Hamran, Esban, Yitran und Keran. 42. Die Söhne von Ezer waren Bilhan, Zavan und Jakan. Die Söhne von Disan waren Uz und Aram. 43. Diese Männer waren Könige in Edom. Das war vor den Königen von Israel. Bela war der Sohn von Beor. Seine Stadt hieß Dinhaba. 44. Bela starb. Dann wurde Jobab der neue König. Er war der Sohn von Sera aus Bosra. 45. Jobab starb. Dann wurde Husam der neue König. Er kam aus dem Land der Temaniter. 46. Husam starb. Dann wurde Hadad der neue König. Er war der Sohn von Bedad. Er gewann einen Kampf gegen Midian. Seine Stadt hieß Avit. 47. Hadad starb. Dann wurde Samla der neue König. Er kam aus Masreka. 48. Samla starb. Dann wurde Sol der neue König. Er kam aus Rehoboth am Fluss. 49. Sol starb. Dann wurde Baalhanan der neue König. Er war der Sohn von Achbor. 50. Baalhanan starb. Dann wurde Hadad der neue König. Seine Stadt hieß Pagi. Seine Frau hieß Meetabel. Sie war die Tochter von Matret. 51. Hadad starb. Die Anführer von Edom waren Timna, Alva und Jetet. 52. Die Anführer Oholibama, Ela und Pinon. 53. Die Anführer Kenas, Teman und Mibza. 54. Die Anführer Magdil und Iran. Das sind die Anführer von Edom.